ich nicht mag. Zerknitterte Gedanken fliegen Dreck an Bahnhofsschranken. Übler Geschmack in Kopf und Magen. Ich fühl mich abgetragen. Perspektive leicht verschoben, vom Schlagloch aus der Spur gehoben. Bilder wie ein Augenbeben, zwei Dioptrien daneben. Mir hast die Sprache lang verschlagen, ich fühl mich abgetragen.